Info einholen. Ja, hier ist der Andi aus Hamburg, heute im Exil in Grömitz, denn wir sitzen hier im Vorzelt von unserem Wohnwagen und wir sind echt total glücklich, dass das WLAN hier läuft auf dem Zeltplatz. Das ist nämlich extrem langsam hier, das schiebt irgendwie nur 5 Megabit oder irgendwas hier rüber. Und es läuft aber alles stabil. Wir konnten schon den ganzen Abend hier The Night of the Pots reinhören. Und neben mir, weil ich wir sage, sitzt der Lukas. Moment, ich muss mal noch sein Mikro ein bisschen an seinen Dings. Lukas ist mein Sohn. Hallo. Und auch Podcaster. Hallo Lukas, du darfst heute länger wach bleiben. Ja, gut. Ist das gut? Ja. Kannst du dich bei den Jungs vom Raucherbalkon nachher bedanken? Dass du länger wach bleiben darfst. Ja, das mache ich. Ja, worum geht's heute? Ja, ich möchte eigentlich mal hier meine ganzen Podcasts vorstellen. Bei der letzten Night of the Pots war ich nur in der Vorrunde dabei und dann ging das so spät in die Nacht, dass ich irgendwie ins Bett musste und leider nicht mehr daran teilnehmen wollte. Und diesmal habe ich mir den 10 Uhr Spot direkt am Anfang geschnappt. Ja, und ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich einige Podcasts, die ich mache und die wollte ich euch mal vorstellen. Los geht es mit Die Challenge und das Leben. Das ist ein Podcast, wo ich so, den ich als Laber-Podcast bzw. Personal-Podcast beschreiben würde. Da geht es um mein Leben. Ja. Und da wollte ich auch gleich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar bin ich todtraurig, dass ich nächstes Jahr nicht zum Podstock kommen kann, obwohl ich mir schon den Termin im Kalender eingetragen hatte, den 13. August. Und auch genau das letzte Urlaubswochenende ist. Und ich habe gedacht, ich packe mir dann den Lukas ein und komme dorthin. Aber was ist passiert? Ja, ich mache sportmäßig Triathlon und wenn vielleicht einige Leute es mitbekommen haben, in Hamburg gibt es nächstes Jahr das erste Mal ein Ironman. Das ist die Langdistanz beim Triathlon mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen und das findet das erste Mal in Hamburg statt. Und blöderweise genau am 13. August. Und blöderweise habe ich jetzt auch noch einen Startplatz da bekommen, denn die Startplätze von 1600 und ein paar zerquetschten sind jetzt innerhalb von 5 Tagen weg gewesen. Und ja, darauf werde ich mich jetzt vorbereiten und da wird es dann auch in der Challenge und das Leben in dem Podcast, darum wird es da gehen. Achso, finden tut ihr die Podcast alle, wenn ihr einfach auf die Seite infoeinholen.de geht. Und da sind die neuesten Podcasts immer drauf. Und dann gibt es nochmal oben rechts eine Spalte, wo jeder einzelne Podcast nochmal aufgeführt ist. Und wenn ich dann beim Sport bin, bin ich auch gleich bei meinem nächsten Podcast. Der nennt sich Adrenalindrang. Da habe ich in der Vergangenheit mit einem Triathlon-Kollegen aus Düsseldorf, dem Tobi, ein paar Rennen mir angeschaut. Und zwar nicht, wie schnell wir da sind oder so, sondern wie diese Veranstaltungen organisiert sind, worauf man achten muss. Der Tobi reist ziemlich viel durch die Welt und nimmt an vielen Veranstaltungen teil und da ist es immer ganz gut, Tipps zu kriegen, wo parkt man am besten, wann soll man da sein zum Check-in. Also alles, was so rund um so eine Sportveranstaltung dazugehört. Und natürlich unsere eigene oder seine eigene Bewertung, wie dieser Triathlon war. In Zukunft werden wir dort auch noch Sendungen aufnehmen, wo es einfach um Triathlon im Allgemeinen geht. Wie trainiert man? Was ist für uns das Beste? Das wird dann demnächst auch da geschehen. Ja, dann habe ich einen weiteren Podcast, der nennt sich Das Bast. Da suche ich vornehmlich von der Seite Jamendo Musik raus und ja, bastel die so zusammen. Da habe ich in der letzten Zeit hatte ich da immer Sendungen gemacht, wo ich 10 Songs von verschiedenen Interpreten rausgesucht habe. Das habe ich jetzt umgestellt. Da wird demnächst eine Folge erscheinen, wo ich nur noch 3 Interpreten habe, aber dann von diesen 2 bis 3 Songs spiele, weil ich finde, dann kommt es besser heraus, was die so für eine Musik machen. Dann habe ich einen vierten Podcast, der nennt sich Vegan World Friendship Tour. Das ist eine Triathlon-Kollegin aus meinem Verein, dem FC St. Pauli Triathlon, die mit dem Fahrrad gerade um die Welt fährt. Und die kam ist letztes Jahr im März ist sie gestartet. Ja, glaube schon. Ja, ne, da war das. Und ja, sie fährt mit dem Fahrrad um die Welt. Sie ist erstmal Richtung Frankreich gefahren, dann über Italien, Österreich, Tschechien, durch die Türkei, dann durch die baltischen Staaten da unten und mittlerweile ist sie in China angekommen, was auch das Problem ist, warum da zurzeit nicht so viele Sendungen kommen, weil wir nicht dazu kommen, Sendungen aufzunehmen. Zu einem wurden ihr komplettes Equipment geklaut, bis auf ihr Fahrrad war alles weg. Zum anderen klappt Skype einfach nicht in Fernost, so wie das üblich ist. Und deshalb konnten wir da nichts aufnehmen. Dort kommt aber auch in Zukunft wieder irgendwann was. Dann gibt es einen weiteren Podcast, der nennt sich Süß und Salzig. Da gibt es bisher nur eine Folge, die entstanden ist bei Michelle, bei dem, sagen wir mal, nein, das ist kein Konkurrenz. Night of the Pods, sondern der 24-Stunden-Podcast-Marathon vom Max Snyder organisiert und da hatten wir Süß und Salzig begonnen. Das soll ein Podcast sein über ja, Lebensmittel, die wir probieren, die hauptsächlich im Bereich süß oder salzig sind. Und da hatten wir als erstes, was hatten wir denn da probiert nochmal? Das Diese war. komischen Chips, also das Ach ja, mit genau, da diesen, waren von Funny Frisch gab es ja. da diese Spezial zur WM Chips Lukas Pepperoni Dann. Mats Honig Hummels oder so und noch eine dritte Sorte. Ja, und so in dieser Art geht das da auch demnächst weiter. Ich habe im Kühlschrank schon ein paar Getränke liegen, die ich da verköstigen will. Aber wie bei allen Podcasts bin ich in den letzten Monaten irgendwie nicht so dazu gekommen. Ich sag nur ein paar Getränke, ne? Die liegen da schon seit gefühlte einen Du Monat. darfst nicht immer alles verraten. Sonst musst du nämlich ins Bett Ja, gehen. ja. Will jetzt auch sagen. Warum lachst du Ja, immer? Ist doch gar nicht lustig. okay, dann ist es nicht lustig. Gut, wenn wir gerade beim Essen sind. Ein weiterer Podcast, der auch schon seit längerem, wo auch seit längerem schon nichts passiert. Das ist der Nahrungsbausteine-Podcast. Den mache ich zusammen mit dem Kai vom Hobbykoch-Podcast. Ja, und Kai und ich haben uns schon ein paar Mal hin und her geschrieben und haben gesagt, jetzt müssen wir unbedingt wieder neu anfangen. Warte mal, hier, nein, später, morgen erinnern. Kein Update jetzt hier machen. So. Wo war ich? Genau. Nahrungsbausteine. Da wird es auch weitergehen. Auf jeden Fall, Kai und ich, wir machen da weiter. Wir müssen nur noch Zeit finden, neue Folgen aufzunehmen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Podcast, der nennt sich Torflaute. Und zwar ist der entstanden, Lukas spielt hier Fußball. Und ich habe in der Vergangenheit immer Spiele dort mitkommentiert, um so ein Zeitzeugnis als Audiodatei zu haben, um sich das später vielleicht nochmal anzuhören. Und das hatte ich bisher in der Challenge und das Leben. Und da habe ich jetzt einen eigenen Podcast aufgemacht, der nennt sich dann Torflaute, um da die Sachen reinzumachen, alles, was mit Fußball zu tun hat. Weil ich nebenbei auch noch zum FC St. Pauli gehe, ins Stadion, habe da das zweite Jahr eine Saisonkarte und eigentlich wollte ich dort auch zu jedem Spiel was machen, aber das hat bis jetzt auch noch nicht hingehauen. Das heißt, es wird da auch was kommen. Ja, wie ihr hört, viele Projekte, alle haben irgendwie angefangen, werden Aha. zurzeit nicht fortgeführt. Ja, und deshalb hat Lukas sich in die Bresche geschmissen und damit überhaupt was auf dem Kanal Info einholen passiert, hat er auch einen Podcast aufgemacht. Ich Darf ich glaube, wieder reden? einer der jüngsten Podcaster, glaube ich, die es so gibt, und er, sein Podcast heißt Talentschmiede. Okay, jetzt Und darf. worum geht's da, Lukas? Es geht um Fußballteams, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Premier League und so weiter. Wir sprechen über die Neuzugänge, aber das ist leider im Moment, kann ich nicht mehr so viel aufnehmen, weil ich Schule habe, muss, und dann habe ich noch Training bei meiner Mannschaft. Da muss ich an den freien Tagen lernen und dann komme ich halt nicht mehr zum Aufnehmen und dann muss ich noch alles vorbereiten. Ja, letztes Mal haben wir aufgenommen, wo wir hier im Urlaub waren, ne? Ja. Da waren wir 3 Wochen hier an der Ostsee schön im Urlaub und dann konnten wir zwischendurch aufnehmen. Und danach, nach dem Urlaub, war wieder die Zeit so knapp, dass wir nicht dazu gekommen sind. Darf ich weiterreden? Ja, du wolltest mir noch, ihr habt heute Nein, ich geschrieben. muss noch Achso, noch was weiterreden. anderes, okay. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, jede Woche ungefähr eins oder zwei. Nein, nichts vornehmen, nichts vornehmen. Doch, mache ich. Ja. Eine oder zwei Folgen in einer Woche zu veröffentlichen. Sag lieber eine im Monat. Nein, eine in der Woche. Kann ich dich nicht runterhandeln? Nein. Du siehst das doch bei mir. Ich möchte immer, Mann, ich habe so viele Ideen. Der Kühlschrank liegt voll mit Sachen für süß und salzig. Im Wohnzimmer, im Schrank, da, nee, auf dem Wohnzimmertisch liegen auch noch 3, 4 Sachen für süß und salzig. Und ich komme einfach nicht dazu. Ja, dafür kann ich auch nichts. Ja. Ja, dann kommen so Sachen dazwischen, wie jetzt hier, wann war das? Gestern mussten wir noch einkaufen fahren, weil gestern kam das neue. FIFA 17 raus, das kam schon einen Tag davor raus, aber Nein, das kam am 29. raus. ja, würde ich jetzt auch sagen. Ne, warte mal, gestern war der 30., ne? Ja. Am 29. kam das raus. Ach so. Ne, am 29. war es bei Real im Angebot. Ja, und am 29. kam das raus. Und wir waren am 30. da. Dann waren wir einen Tag zu spät da. Ja. Aha, da haben wir ja richtig Glück gehabt. Wir haben nämlich das letzte Spiel beim großen Mediamarkt. Medimax Ja. in Rahlstedt haben wir das letzte Spiel gekriegt und wir haben das so in der Hand, ne, und dann kommt die Verkäuferin vorbei. Was sagte sie? Ja, das ist das letzte Spiel. Und dann kam so zwei. Haltet das gut fest, ne? Haltet es gut Ja, fest, stellt es nicht wieder zurück. und dann kommen zwei Jungs und suchen die ganze Zeit. Und dann kommen die zu uns. Wo habt ihr denn das Spiel her? Dann meinten wir, ja, ist ausverkauft. Das war das Letzte. Oh, die langen Gesichter hätte man sehen müssen. Ja, dann sind wir nach Hause gefahren, haben das Spiel reingeschmissen und wie findest du es? Bis jetzt finde ich das gut. Kann ich Karrieremodus machen und so weiter. St. Pauli. Okay. Hast du schon angefangen? Ja. Und wie weit bist du schon? Wie viele Spiele hast du gemacht? Ich bin noch bei der Turnier. Aha. Danach wird man dann eingestuft, wie stark man ist. Nein, du wirst, wenn du jetzt erste Bundesliga, also einer von der ersten Bundesliga nimmst, zum Beispiel BVB, dann Ja. wirst du auch erste Bundesliga eingestuft. Ah, Aber okay. du kannst es halt einstellen, wie stark die Gegner sind, Amateur, Halbprofi, Profi, Legende. Ah, okay. Ich habe heute auch gehört, es gibt ja jetzt bei dem neuen FIFA 17 gibt es ja auch so ein, wie nennt sich dieser Mode jetzt? Echt Karriere, wo du praktisch, wie hieß dieser Mode denn? Hunter? Ja, da ist man ein Spieler, Hunter, und Ja, dann gibt es so Hunter. Videosequenzen drin. Aber wie heißt dieser Mode denn nochmal? Nicht Karriere? De Johnny Hunter, glaube ich, irgendwie sowas. Johnny Hunter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Das habe ich auch schon gespielt. ja. Und da hat mir ein Arbeitskollege heute erzählt, man sollte da nicht zu hoch einsteigen. Ja, Also, du darfst nicht bei einer hohen Mannschaft einsteigen, so wie FC Chelsea, weil genau. dann wirst du nicht drangenommen, Ja. aber du verdienst viel Geld. Okay. Also du bist praktisch ein Spieler Ja. und kannst dir dann aussuchen, in welcher Mannschaft du Ja. einsteigst, ne? Und steigst du bei Chelsea ein, dann spielst du einfach nicht, weil du viel zu schlecht bist, ne? Nein, du spielst vielleicht 5 Minuten, weil die anderen einfach so gut sind und alle weghauen. Und dann spielst du nur 5 Minuten und bekommst nur, keine Ahnung, wie, vielleicht 1000 Euro. Okay. Weil wenn du als Stammspieler spielst, bekommst du mehr Geld, als wenn du Auswechselspieler bist. Aha. Und welche Mannschaft hast du jetzt ausgewählt? Weißt du das noch? Das war so ein Wappen mit so einem komischen Schwan. Also, Mit so einem komischen ja, Schwan? keine Keine Ahnung, Ahnung. wie das hier Ja, heißt. ich finde es so ein bisschen schade, dass sie das nur für die englische Liga gemacht haben und dass man den Spieler nicht nach seinem Namen benennen kann, sondern der heißt immer Hunter, ne? Und es geht Ja. nur für die englische Premier League, ne? Ja. Ja. Und sein Freund ist Gareth Walker. Walker, ja. Gareth Walker? Gareth Walker. Walker. Walker. Ja. Walker, okay. Ja. Ja, das waren so unsere Podcasts, die wir so alle machen. Ein Riesenstrauß am Podcast. Ja, worüber wollte ich euch noch erzählen? Genau, über mein blödes iPhone. Hat jemand schon mal von euch sowas gehabt? Mein iPhone 6 Plus springt zurzeit rum. Wenn ich das anmache, dann ist wie von Geisterhand. Tippt einer hier auf allen möglichen Tasten rum. Siri ist nicht verfügbar. Ja, weiß ich auch. So, ich habe den Startbildschirm und jetzt ist natürlich nicht. Das ist genauso. Also es ist, als wenn Geisterhand irgendwelche Apps öffnet, Zahlen eintippt. Wenn ich hier auf Schreiben gehe, dann gibt er immer einen. Ach, guck mal jetzt hat er eine Seite weiter Willst du mir gerade gescrollt. sagen, hier ist ein Geist? Ich weiß nicht, ob das ein Geist ist oder ob das irgend. Ich glaube, das ist von Apple gesteuert. Denn ich hatte diesen Fehler schon. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er jetzt ist. So, beim ersten Mhm, Mal, ja. guck, er öffnet einfach automatisch hier so eine App. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja. Okay, das habe ich jetzt auch gesehen. So. Warte, gib mir mal. Ja, meinst du, wenn in deiner Hand das ist, ist das anders? So. Und dann war es das zweite Mal, dann habe ich einen Termin im Apple Store gemacht, weil ich noch Apple Care da drauf habe, Okay. um das zu tauschen. Und was war? Sobald ich den Termin hatte, hörte das auf. So, ich musste noch eine Woche warten auf den Termin. Und es war nicht mehr. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zum Apple Store gehen und sagen, ja, hier das Handy, das macht verrückte Dinge? Guck mal, Herbert. jetzt ist es auch nicht. Doch, jetzt öffnet, jetzt auf einmal. Alles. Willst du mich? Drückst auf den Home-Button, dass das wieder weggeht, was er geöffnet hat, und er öffnet es einfach doch wieder. Ne, von. Alles. Ja. Ja, also, was will man da machen? Was will man da machen? Ne, ne, ne, gegen Android austauschen ganz bestimmt nicht. Ich habe sonst noch nie Probleme gehabt. Das ist jetzt dritte oder vierte iPhone, was ich habe. Und ich habe keine Probleme. Also, Oh mein Gott. irgendwas stimmt damit nicht. Nur ist es irgendwie blöd, zum Apple Store zu gehen mit einem Termin, wenn das Telefon Ich sag intakt nur ist dazu, und funktioniert. Handy kaputt, Hilfe, Polizei, Handy Ja, kaputt. ja. Also, ja, wir haben noch 10 Minuten. Du wolltest noch, Ich? ja, du wolltest noch was erzählen. Ja, immer ich, ne? Ja, du wolltest noch über die Schule noch was erzählen. Hä? Welche Sch Hä? Ja, über hier, wie hieß das noch? Salve. Salve, Salve. Salve? Ja. Ja. Du kannst mir ja mal sagen, was es bedeutet. Na, gucken, ob du das weißt. Salve heißt Hi. Falsch. Sei Falsch? gegrüßt. Ach, sei gegrüßt, Ave. Weil du machst jetzt Latein in der Schule, ne? Ja. Wie kommt man da drauf, Latein zu machen? Zu Weil lernen? ich allgemein Sprachen cool finde und wenn man Latein hat, kann man auch einfacher die ganzen anderen Sprachen lernen. Wieso? Weil das so wie ein Stammbaum ist. Zum Beispiel Stammbaum, Latein, Ja. dann kannst du Rumänisch lernen, Griechisch, Spanisch, Französisch. Ja. Italienisch. Ja. Ich habe jetzt gesehen, auf eurem ersten Arbeitsblatt hattet ihr irgendwie, was war das? Oh, da schreibt jemand ein kluges Kind. Dankeschön. Ja, ich habe gesagt, mach mal besser kein Latein. Das kann keiner von uns zu Hause hatte. Also weder meine Frau noch ich Ich haben höre das nicht auf dich. gelernt. Und er hat nicht gehört. Der Lehrer hat ihn so begeistert, und scheinbar macht der Lehrer auch wirklich einen guten Unterricht, denn die ersten Die zwei. Lehrerin. Echt, ey. Du hörst niemals zu. Was ist das? Ich erzähle dir was. Lehrerin. Sagt einfach ja. Und dann frage ich ihn später, was habe ich dir gesagt? Und meint er, weiß ich nicht mehr. Das ist nur eine Reflexion, Ja. weil das machst du genauso bei mir. Ne? Also, ich sag dir was und du machst es nicht. Ja. Zum Beispiel wie vorhin, wo ich gesagt habe, Ja. komm jetzt bitte mit runter, hilf die Ja, ich habe Sachen aber. mit runtertragen, aber du, was machst du? Du spielst FIFA 17 weiter. Es geht jetzt nicht. Ja, ich Ja. spiele FIFA 17. Das ist was Wichtigeres. Das hättet ihr auch alleine schaffen können. Und ihr müsstet sowieso nicht meine Sachen tragen, weil das. Du hast ja alles an, was du für 3 Tage brauchst. Da brauchen Genau. wir keine. Ach ja, genau. Ja, Wir wollten. ne? Ja. Ja? Ja, Hättest du dich ja. nicht erinnert, hättest du alles vergessen, ne? Genau. Wir kommen nochmal zum Fußball zurück. Also Latein haben wir jetzt abgehakt. Da freue ich mich. Finde ich auch sehr lustig. Weil dieses Salve, das war das erste lateinische Wort, was du jetzt gelernt hast. Und das war früher immer. Magistra. Das war, weißt du, von wem das der Gruß immer war? Was? Früher von Jens. Ah ja, Wenn stimmt. Jens irgendwo ankam, immer Salve. Ach so, Und ja. Frank auch. Und deshalb fand ich das so lustig, weil wir haben uns früher als Jugendliche immer so begrüßt. Nicht Tag, sondern haben so Salve gesagt. Aber jetzt erzähl noch genau. Ihr habt heute ein Fußballspiel gehabt, ne? Genau, ja. Dritt, vierte, dritte? Wie viel das Spiel war das in der Liga? Vierte. Was ist denn das für eine Liga? D. Jugend. D-Jugend. Jung Jung. oder alt? Jung. Es gibt immer zwei, einmal jung und einmal alt, ne? Ja. Und man spielt immer zuerst jung und dann alt? Ja. Ja. Und wie viel habt ihr gespielt? 6:0. 6:0 habt ihr gewonnen. Das war der zweite Sieg, ne? Ja. Eine Niederlage, zwei Siege. Ich habe vorhin Oh geguckt, ihr nein. seid auf dem dritten Platz in der Tabelle. Oh, gut. Guck hier. Dritter Platz, 6 Punkte. Außerdem spielen, also erstmal spielt ihr in Hamburg in der D-Junioren, warte mal, wo ist denn, wo stehen das, wo stand das, meistens steht das doch hier, genau. DKK, ach ja, DKK 55 U12 Herbst, Meisterschaft. Und ihr seid auch noch im Pokal, in der Ja. IKK Klassik Pokal D-Junioren U12 Topf 3. Im Pokal seid ihr auch noch, da seid ihr noch nicht ausgeschieden. Und da habt ihr heute gespielt gegen Paloma. Ja, was ich gar nicht nett finde. Was denn? Die Gegner greifen mich an, ich schieße den Ball weg, ich falle hin. Ja. Deswegen habe ich mich verletzt. Ja, weil ihr heute auf Grand gespielt habt, ne? Die letzten Spiele waren alle Mein ganzes Knie ist offen gewesen. Wie offen war denn das? Hat das geblutet? Nein. Nein? Aber Geschürft nur. ja. Ach so. Also Hatte das ich finde gesagt, ich. dass ihr 6:0 gewonnen habt? Ja. Du Super. bist echt vergesslich. Ja, deshalb habe ich dich ja dabei, damit du mich daran erinnern kannst, was ich gesagt habe. Ja, erzähl ein bisschen was von dem Spiel. Wie war's? Ja. Du warst diesmal nicht im Tor, du bist ja normalerweise auch Torwart. Torwart, ich war in der Abwehr rechts. Ich wurde eingewechselt nach der 5. Minute ungefähr, weil ich be bevorziehe es eher eingewechselt zu werden, weil ich dann sehe, wie die anderen Leute spielen und weiß, was die machen. Ach, guckst du ja erstmal von außen schön an. Ja. Hier, der macht immer den und den Trick. Der Ja. kann nur den einen. Ja. Und wenn ich dem den Trick wegnehme oder mich dagegen stelle, dann Kann das nicht. kommt Kann er nicht nicht mehr durch. an mir vorbei. Und hat Ja. das funktioniert? Ja. Der eine wollte die ganze Zeit über mich, also Einwurf, Ja. er wollte über mich. Drüber werfen. Nee, Weil du der Kleinste mit auf dem Feld bist. ja, ich bin der Größte, weißt du? Ja, das weiß ich. Also, der Ball, er hat eingeworfen, er Ja. wollte den Ball über mich, also schießen. Habe ich abgefangen mit den Knie, bin ich mit dem Ball auf dem Knie weitergelaufen. Hab geschossen und der Torwart hält ihn einfach mal. Ge ob, obwohl er genau im Winkel war, aber ich bin von rechts gekommen, so dass genau da, wo er stand, hingeschossen habe. Dann habe ich noch fast ein Kopfballtor gemacht und ein Volleytor. Aber alle drei noch fast. Ja, Leider. aber unsere Abwehr Immer. war heute ziemlich gut. Wir konnten alle Angriffe abwehren, außer 3 Stück. Also zu 90% waren wir immer in die, also in wie heißt das? Jetzt vergessen, wie das heißt. Ja, weiß ich auch nicht. In der Sechserkette, Viererkette, Dreierkette. Wir waren in einer Dreierkette. Mit wie viel, auf was für eine Größe von Spielfeld spielt ihr denn eigentlich? Nein, das ist kein Neunerfeld, oder? Doch, Neunerfeld. Ja, Neunerfeld. Ja. Ja, Neunerfeld. Das ist wie groß? Das geht vom 16-Meter-Raum bis zum anderen 16-Meter-Raum, ne? Auf dem großen Ja. Spielfeld, also auf einem normalen Spielfeld. In der normalen Größe. Keine Ahnung, wie viele Meter das sind. Das weiß ich auch nicht. Aber die Tore sind 3 Meter breit und 2 Meter hoch, ne? Das sind nicht die ganz großen. Das sind sie nicht. Oder sind die 4 Meter und 2 Meter? Ja, frag mich nicht. Das sind, glaube ich, 4 Meter. 4 Meter und 2, glaube ich. 4 Meter und 2 Meter. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt die erste Saison, wo ihr mit 9 Feldspielern spielt. Ja. Also ein Torwart plus 8 Feldspieler. Und jetzt sieht man mal so richtig Fußball. Das ist wirklich sehr interessant. Leider konnte ich dieses Jahr noch kein Spiel sehen. Doch eins. Ja, aber da bin ich. Habe ich mal eine Pause gemacht, weil ich rein zufällig genau an dem Tag auch in der Straße arbeiten musste. Und da konnte ich mir zumindest dann die erste und einen Teil der zweiten Halbzeit anschauen in meiner Pause. Ja, wir sind soweit fertig. Zusammenfassen, wir haben gut gespielt Ja. und verdient gewonnen. Ja, und jetzt habe ich auch gerade noch hier. Ja, wir sind gleich fertig. Im Pokal geht's dann im April nächsten Jahres gegen Ja, Lohbrügge weiter. Ja, nächstes super, Jahr erst. das ist eine lösbare Sache. So, dann genau. Wir haben vorhin mit dem Intro von Info einholen angefangen. Das ist auch das Outro. Deshalb spielen wir das nicht nochmal, sondern wir spielen das Intro von Lukas, was richtig abgeht. Und ich bitte das jetzt einfach mal abzuspielen. Und Let's do this. wir sagen dann Tschüss. Hau rein. Und Valet. Genau, das ist es. Oh, kann ich nicht reinreden? Doch. Ich kann auch da reinreden. Ja. Thank you. Ja, ihr könnt gerne die Musik langsam runterfahren. Was ich nämlich noch total vergessen habe, ich wollte mich noch ganz herzlich bei euch bedanken, beim ganzen Team hier vom Raucherbalkon, die diese ganze Veranstaltung hier wieder möglich gemacht haben. Mit viel persönlichen Einsatz und Schweiß sitzen sie hier an ihren Geräten und danke dafür, Leute.